lebe deinen Traum. Es gibt zwei Dinge, die ihr beachten müsst. Die erste Sache ist, lebt euren Traum. Und die zweite Sache ist, schlaft niemals ein. Vergangene Zeiten abschweife, um mithilfe des Vergangenen die Zukunft zu begreifen. Reifen wir heran, und Gedanken werden klar. Man erkennt zum ersten Mal, so wie es damals war, wird es nie wieder sein, denn das Leben geht voran. Steine liegen im Weg, kompliziert wird es dann und waren doch so wunderbar wie nie zuvor. Erklingen nun die Töne, dringen tief in mein Ohr. Ein Bild erscheint und ein anderes verweht. Ich kenne das Gefühl, es mir den Kopf verdreht. Geprägt durch eine Zeit begannen wir zu reflektieren, begann damit in die Zukunft zu fantasieren. Philosophiert haben wir viel in der damaligen Zeit über Leute, über Träume und über Menschen-Vibes. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unser Traum und wir schlafen niemals ein. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Ich träume ziemlich viel, eigentlich die ganze Zeit. Ich lebe meinen Traum und bin immer bereit. Wenn es eben sein muss, stehe ich fest im Leben. Versuch auf meine Art und Weise einiges zu geben. Ja, vielleicht sogar alles, aber nur wenn ich muss. Doch zunächst bekommt meine Traumfrau erstmal einen Kuss an einem Ort, an dem man alles besteht und seinen Weg begeht. Ab und zu auch Raum und Zeit verdrehen, ist eben alles erlaubt. Ich beginne zu fliegen, doch meine Sinne sind nicht geraubt, aber losgelöst von der realen Welt. Denken Sie nur an das, was mir gefällt. Ich träume davon, weit oben zu stehen, doch wie schwierig es ist, diesen Weg auch zu begehen, zeigt sich erst am nächsten Tag. Ich erwache, mache mich auf den Weg zur großen Schlacht in der Realität. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Mein Weg im Moment verführt mich tief in die Musik, lässt mich Dinge erzählen, über die ich damals schrieb, da ich sie damals nicht sah und wenn doch nicht verstand. Mit der Zeit wurden sie klarer und nun sehe ich in meiner Hand, wie mein Traum in mich strömt, wie mein Traum beginnt. Hell erleuchtet ist die Nacht und die Musik erklingt. Hell erleuchtet ist die Nacht und die Musik erklingt. Unsere Styles leuchten nachts, wenn mein Traum beginnt. Ich bin also erwacht, doch was ist passiert? Kann es sein, dass mein Traum an Bedeutung verliert? Verwirrt laufe ich umher, meinen Traum fast vergessen. Immer nur mit dem Ziel, sich mit anderen zu messen. Frage ich mich oft, lebe ich trotzdem meinen Traum? Oder ist er eingesperrt im unterbewussten Raum? Nein, ich hatte einen Traum und jetzt sehe ich ihn klar. Ich weiß, dass ich ihn lebe, denn heute wird er wahr. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Der Weg, der unser Traumleben lässt, der ist klein. Wir sehen ihn kaum, doch wollen wir frei sein. Deshalb suchen wir ihn, wir wollen nicht alleine sein. Wir leben unseren Traum und wir schlafen niemals ein. Wir leben unseren Traum, wir leben unseren Traum und schlafen niemals ein.